Laut dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Jeju Shibo hielten die südkoreanischen Organisationen Forum für Demokratie und Frieden 2017 und Nationale Versammlung der souveränen Personen für die Bildung einer demokratischen und Friedensregierung und die große Reform am 22. Juni in Seoul eine Pressekonferenz ab und verlangten dabei die Aufhebung der Sanktionen und der militärischen Blockade über die TV-JK, die im Namen der UNO forciert werden.